Telekom Fernsprecher Cottbusserdamm 77 ohne Kabine. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine schwarzhaarige Dame, etwa 25 bis 30 Jahre alt, die gerade kurz vor mir hier an dieser Telefonzelle telefoniert hat. Ansonsten, außer einem Apfelkitsch und einem interessanten Spinnennetz mit einer gelb-schwarz gemusterten Spinne und einem Hundekothaufen, auf dem sich circa 20 grün schimmernde Fliegen tummeln.